Kehrt mir den Rücken. Ich bin verlassen. Verlassen von Bastien. Denk ich nun Tag und Nacht an ihn. Ich gehe jetzt auf die Weine, betäubt und ganz gedankenleer. Betäubt und ganz gedankenleer. Ich sehe zu meiner Freude nichts als mein Länderheer, nichts als mein Länderheer. Ach, ganz allein voller Pein steht zu sein. Ich sehe Lust des liebsten Gunst kann zum Vergnügen taugen. Ich sehe Lust des liebsten Gunst kann zum Vergnügen taugen. Vielleicht wird mir die Zauberkunst bei zwei verliebten Augen. Bei zwei verliebten Augen. Guten Morgen, Herr Kollar. Ihr müsst mir helfen. Dann schau mir in die Augen. Ich will dir Glück und Liebe prophezeien. Ich muss von meinem Unglück mit dir reden. Ich will sterben. So jung? Das wäre ewig schade. Bastien hat mich verlassen. Ei was? Er liebt dich. Oh, und ist mir untreu? Er ist nur flatterhaft. Das Fräulein dort im Schloss versteht's. Sie weiß, wie man durch Putz und Tand so einen Jungen blendet. Was soll das heißen? Hat ihn wohl jemand besser ausstaffiert als ich? Fräulein kennt sich aus. Sie überhäuft ihn mit den köstlichsten Geschenken. Wer würde da nicht schwach, wenn man die Liebe so belohnt? Würd ich auch wie manche Buhne rinnen, fremde Schmeichelein, niemals satt. Wollt ich mir ganz leicht das Herz gewinnen von den schönsten Herren aus der Stadt. Doch nur was die Jurreiz meine Triebe, doch nur was die Jurreiz meine Triebe. Und mit Liebe wird ein anderer nie mehr lohnt. Ich will ihm immer treu sein. Geht, geht, geht, so nicht. Wild und lernt von meiner Jugend, von meiner Jugend. Dass die Tugend, dass die Tugend auch in schier verhüllten Wut, auch in schier verhüllten Wut. Gegen Abend nächst ging bei dem Holze ein vornehmer Junker auf mich los und verhieß mit größter Pracht und Stolze mich sogleich zu führen in sein Schloss. Er versprach mir Gold und viel Metall, er versprach mir Gold und viel Metall. Doch die Pralle ward sein Wünschen schlecht belohnt. Das hätte ihm so passen können. Geht, geht, geht, so und ich. Geht und lernt von meiner Jugend, von meiner Jugend. Dass die Tugend, dass die Tugend auch mit Schier verhüllten Wut. Wut. Sei unbesorgt. Deine Schönheit hält ihn fest. Du musst ihn täuschen, musst leichtsinnig, flatterhaft erscheinen. Und eben das fällt mir so schwer. Wenn ich ihn sehe, verliere ich gleich die Stimme. Du wirst es lernen. Einen Unbeständigen muss man mit List zur Umkehr zwingen. So machen's auch die feinen Damen. Auf den Rat, den ich gegeben, sei mein Kind mit Fleiß bedacht. Sei mein Kind mit Fleiß bedacht. Ja, ich werde mich bestreben. Ja, mein Herr, bei Tag und Nacht. Ja, mein Herr, bei Tag und Nacht. Wirst du mir auch dankbar leben? Wirst du mir auch dankbar leben? Läuft sie hin, die treue Unschuld. Wahrlich, das gibt's nur auf dem Land. Doch da kommt er, unser Liebhaber, Mädcheneroberer, Herzensbezwinger. Abzustatten, großen Dank, großen Dank, Herr Koller, ist meine Pflicht. Großen Dank, großen Dank, Herr Koller, ist meine Pflicht, ist meine Pflicht. Du zerteilst des Zweifels Schatten durch den weisen Unterricht. Ja, ich wähle die zum Gatten, die des Lebens Glück verspricht, des Lebens Glück verspricht. In den angebotenen Schätzen ist für mich kein wahrer Götzen, ist für mich kein wahrer Götzen. Was die Ennes Lieblichkeit, was die Ennes Lieblichkeit, macht mich mehr als Gott erfreut. Was die Ennes Lieblichkeit, macht mich mehr als Gott erfreut. Was die Ennes Lieblichkeit, macht mich mehr als Gott erfreut. Macht mich mehr als Gott erfreut. Also hast du dich besonnen. Doch ich fürchte, viel zu spät. Aus ist's mit dem Traubenpflücken. Wie? Was soll das heißen? Man hat dir den Abschied gegeben. Du willst mich foppen. Meine Bastienne sollte mir ihr Herz entziehen? Sie gibt es keinem anderen. Sie gibt es nicht. Sie lässt sich's nehmen. Du sagst mir eine Farbe, du sagst mir eine Farbe, was kein falscher Schnabel. Welcher anders denkt, als spricht? Welcher anders denkt, als spricht? Wenn mein Mund sie herzlich nennet, hält sie mich gewiss für schön. Es ist nun mal die Wahrheit. Bastien hat einen Liebhaber. Er ist höflich, mutig, reich. Ich will's nicht glauben. Wie sollte das zugegangen sein? Du wirst es schon erfahren. Liebster Collard, weißt du kein Mittel, kein Geheimnis, meine Bastien zurückzubekommen? Du tust mir leid. Doch warte. Lass mich in diesem Zauberbuch nach deinem Schicksal fragen. Ein Ende! Tröste dich. Du wirst deine Schäferin wiedersehen. So geh und nimm dein Glück ganz fest in deine Hände. Entzückt, würden ihre Unschuld lieben, schätzten sie mich durch sie beglückt, durch sie beglückt. sonst, wir sind die Grenze. Sie ist nur für mich gemacht und mit kalten Reverenzen wird dir Reichtum hier verlacht, wird dir Reichtum hier verlacht, wird dir Reichtum hier verlacht. Da ist sie. Was tun? Wenn ich davonlaufe, verliere ich sie ganz. Er hat mich gesehen. Oh, wie klopft mir das Herz. Ich will frei mit ihr reden. Geliebte Bastien, du bist so blass. Was fehlt dir? Sag ein Wort. Wer bist du? Ich kenne dich nicht. Wie? Du kennst deinen Bastien nicht mehr? Du, mein Bastien? Der bist du, nie und nimmer. Ich war verhext. Es war ein böser Geist, der mich verwirrt. Collard hat ihn vertrieben. Wenn du verhext warst, so bin ich verzaubert. Bei mir jedoch ist alle Kunst des Herrn Collard vergebens. Heirate mich! Der Ehestand heilt alle Zauberei. Behüte mich der Himmel vor der Ehe. Leb wohl, Bastien. So lebe wohl und tue, was du willst. Geh hin, dein Trotz soll mich nicht schrecken. Ich lauf aufs Schloss, das schwör ich dir. Ich lauf aufs Schloss, das schwör ich dir. Ich lauf aufs Schloss, das spür ich dir. Und will der Edelfrau entdecken, und will der Edelfrau entdecken, mein Herz gehöre gänzlich ihr. Mein Herz gehöre gänzlich ihr. Lässt sie wie sonst sich zärtlich finden, ich mich gleich mit ihr verbinden, lässt sie die Sonne sich zärtlich finden, will ich mich gleich mit ihr verbinden, mit ihr verbinden, mit ihr verbinden. Noch hier? Ich dachte, du wärst längst über alle Berge. Ich bin schon unterwegs. So leb denn wohl. Mir scheint, es ist dir ein Vergnügen, mich auf der Stelle zu verlassen. So soll ich bleiben? Mein Herr, Sie sollten tun, was Sie für richtig halten. Ist das dein Ernst? Dann soll ich bleiben? Ja, nein, ja, ich bitte dich, geh. Dein Trotz vermehrt sich durch mein Leiden. Wohlan, den Augenblick hol ich zu deinen Freuden. Mir Messer, Dolch und Strick. Viel Glück! Ja, mir Messer, Dolch und Strick. Viel Glück! Ich geh mich zu erhenken. Viel Glück! Ich lauf wohl alle grad im Bach mich zu ertränken. Viel Glück! Viel Glück! dich auf? Warum zum Teufel soll ich ins Wasser springen? Ich bin ein schlechter Schwimmer. Bin ich ertrunken, kann ich nicht mehr mit dir reden. Mit mir reden? Leb wohl, ich kenne dich nicht mehr. Nimm aufs neue Leben. schöner Tag gebracht, wird ein schöner Tag gebracht. Euer Glück soll nichts bewegen, euer Glück soll nichts bewegen. Dankt dies meiner Zaubermacht, dankt dies meiner Zaubermacht, dankt dies meiner Zaubermacht. Auf, gebt euch die Hand, knüpft die Seelen und die Herzen auf, auf, gebt euch die Hand, nichts von Schmerzen wird euch je bekannt, nichts von Schmerzen wird euch je bekannt. Ich treffe.